Neu hier im Haus? Ja, ich bin erst am Montag eingezogen. Oh, und gefällt es Ihnen hier? Mhm. Ich werde von allen nett behandelt. Na, Kunststück, das wird an Ihren großen Möpsen liegen. Ich meine, Sie haben Mördertüten. Ich würde gerne mal dran rumkneten. Mama!